Horch. Es ist still. Ganz still. Alles schläft. Es ist Nacht. Nacht im Wirtshaus, Nacht in den Stuben, Nacht in der Kirche. Mitten im Winter. Die hölzernen Löffel schlafen. Die Messer liegen still in Reih und Glied. Töpfe und Pfannen schlafen, das Brennholz schläft, in den Aschenkästen schläft die Asche, Jesus schläft an seinem Kreuz. Nur die Läuse sind wach und saugen Blut. Und eine Ratte sitzt in der Speisekammer und macht sich am kalten Brotpudding zu schaffen. Sieh nur, der volle Mond hängt am kalten Himmel und lässt die Schneekristalle glitzern. Die Sterne sind wie leuchtende Stecknadelköpfe an den Himmel geheftet. Schnee, überall Schnee. Dicke Schneehauben auf den Dächern der geduckten Häuser, die Fenster von Schneekristallen überzogen, ein Schneehütchen auf der Kirchturmspitze, Schneehauben auf den Fenstersimsen, die Äste der kahlen Bäume geschmückt mit Schnee. Äcker und Wiesen schlafen unter einer weißen Decke. Kein Glühwürmchen irrlichtert über der raschelnden Wiese. Als einziges Lebenszeichen steigt aus so manchem Kamin eines Hauses ein dünner Fadenrauch empor. Es ist still, ganz still. Die Flocken fallen sacht, Schnee. Immer mehr Schnee häuft sich auf Schnee. Das ganz in Weiß eingehüllte Städtchen schläft still wie eine Maus. Und weiter draußen, sieh nur, wie die Gehöfte sich schneebegraben in die hügelige Landschaft schmiegen, in der Totenstille herrscht und kein Flügelschlag sich regt. Ein Uhu sitzt in der Fensteröffnung des Glockenturms der Kirche und wacht scharfäugig über der kleinen Stadt. Keinen Laut gibt er von sich. Es ist so still, als wäre rings um den großen Vogel alle Welt gestorben. Die Katzen dösen auf den Ofenbänken, kein einziger Hund bellt. Die meisten von ihnen liegen still in Nähe der Öfen oder in den Ställen, weil sie draußen erfrieren könnten. 88. 89, 90. Die Neustadt schläft und träumt. Doch ein Mensch findet keine Ruhe und zählt und zählt und zählt. Zählt verzweifelt die Minuten, die ihm noch bleiben. Alles um ihn herum ist friedlich. Aber er kann seinen Frieden nicht finden. 93, 94, 95. Der winterliche Frieden trügt. Die Neustadt ist ein aufstrebender Ort. 1597 neben dem benachbarten Hanau gegründet, ist sie nun in einer Art Gründungsfieber begriffen, das nur vorübergehend vom Schnee erstickt ist. Protestantische Flüchtlinge aus den Niederlanden und dem Norden Frankreichs siedeln sich in der neuen Stadt an. Viele sind hochspezialisierte Handwerker, aber auch allerhand zwielichtiges Geschäftsvolk macht sich auf den Weg. Alchemisten sind ebenfalls darunter, die mit leuchtenden Augen versprechen, Gold aus Erde und komplizierten Beimischungen herstellen zu können. Allein sie selbst verstehen sich darauf. Natürlich kein anderer sonst. Niemand ahnt, was der 30-jährige Krieg in wenigen Jahren anrichten wird. Bereits um 1600 ist die neue Stadt ein Eldorado für Juweliere, die teils aus den Niederlanden, besonders aus Antwerpen und teils aus Frankfurt hergezogen sind. 94. Auch der Juwelier 95, Daniel de Hase. 94. 92. Prächtige Dinge gibt 91, es im Städtchen alsbald zu bestaunen. Ohrschmuck. Karakanten, gezierte Hutschnüre, Kristallspieglein, Haarnadeln und Federbüsche besetzt mit Diamanten. Man sehe sich nur das Schmuckinventar des Daniel der Hase an, einem vermögenden Ratsherrn der Neustadt Hanau, welcher ursprünglich aus einer Antwerpner Familie stammte, dann Meister in Frankfurt war und schließlich zu den Gründern der neuen Stadt gehörte. 94. 95. Jetzt ist er kurz davor, umgeben von der stillen Schneewelt in seinem prächtigen Haus, in seinem Bett mit den hoch aufgetürmten Kissen, zu versterben. 94. Na, 93. 92? Freitag, den 23. Dezember, anno 1614. Nachlassinventarium des Daniel de Hase. Für das Inventar ist es eigentlich noch zu früh. Unser Mann wird erst in einer knappen Stunde tot sein, nachdem es Mitternacht geschlagen hat. Der Pfarrer wurde schon gerufen. Einen Pfarrer hätte man in der Familie 4 Generationen zuvor nicht gerufen. Da war sie noch jüdisch, bis sie unter dem Verfolgungsdruck der spanischen Herrschaft zum Christentum konvertierte, um nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Ein Teil der inzwischen katholischen Familie wanderte in die Niederlande aus und wurde später protestantisch. Witwe und Kinder wachen abwechselnd an der Seite des Sterbenden und im Zimmer nebenan. Sie schleichen herum und machen Stielaugen, weil es beim Tod des Hausherrn um einen bedeutenden Nachlass geht. Was wird uns bleiben? Wenn der Vater stirbt, was für mich, was für dich, was kriegt wer, was krieg ich? Federbusch mit 135 Diamanten. Ein Kleinod, lebendige Blumen mit 55 Diamanten. Ein Kleinod, Papagei. Ein Karakant mit 40 Diamanten und 50 Perlen. Ein Ohrgehenk, Herz. Ein Ohrgehenk, Papagei. Hutschnür, Rosen, Kriegsrüstung, jedes mit 7 Diamanten. Ein Kleinod, Fortuna, mit 100 Diamanten und 3 Perlen. Ein Herzring mit 12 Diamanten. Ein Jazinth mit eines Weibs Angesicht. Und ein paar Armeln mit 106 Diamantenknöpf. Auch mancherlei Elendringe, womit für den göttlichen Augapfel ein würdig Schauspiel aufgeführt wird. 92, 93, na, na, 92. Wenn wir schon beim Zählen 92. sind, warm sind sie noch, die 58 Kilo des zarten, zu Tode geängstigten Mannes. 93. Er liegt rücklings auf dem hohen 94. Bett und findet keine Ruhe. Also 95, 94, 93. Abwechselnd 93. kalt und heiß ist ihm. Er friert und schwitzt in seinem weißen, an der Brust gefälteten Hemd. Eine schwere Decke liegt auf seinem mageren Körper. Mal möchte er sie von sich stoßen, dann wieder an sich reißen. Doch dazu fehlt ihm die Kraft. Und seine Angehörigen können ihn nicht verstehen. So kalt ist mir ums Herz, so bitterkalt. Weil er mit geschlossenen Augen vor sich hin murmelt, als wären sie gar nicht da. Weil er zählt und zählt und nur Ohren hat für seine edlen Steine. Bald wird's für dich noch kälter werden. Und du hast immer noch nicht begriffen, dass es Matthäi am letzten ist. Da helfen dir deine Steine nicht. Was mag dieser Daniel der Hase für ein Leben geführt haben? Mitsamt seinem Hab und Gut und den alsbald verlassenen Juwelen. Auf seinem Totenbett ist er nicht nur Gott innig zugekehrt, auch Fortuna rollt ihr Rad vor seinen brechenden Augen vorüber, geziert mit 12 Perlen und 100 Diamanten, die er getreulich sucht, aufzuzählen. 91, 90. Und es meldet sich zu 88. Wort. Nein, kein Engel, der ihn ins himmlische Gefild hätte emportragen können, sondern ein Rubin. Von 250 Karat, von dem es einmal geheißen hat, er leuchte im Dunkel der Nacht. Und am Ende des irdischen Menschenweges leuchte er dem Sterbenden aus seinem magischen Inneren heraus. Und was da leuchte, sei das Blut Jesu Christi, und wenn der Rubin spreche, spreche aus ihm kein Geringerer als Gott. Man stelle sich vor, er höchstpersönlich richte sein Wort an den Sterbenden, sogar ein klein wenig im Dialekt, was allerdings höchst selten vorkommt, eigentlich nie. Im vorliegenden Fall sicher nicht. Gott ist weder Hesse, noch Niederländer, noch Spanier, obwohl sich die Spanier um diese Zeit gern einbildeten, er sei einer von ihnen, gleichsam ein entrücktes Hochbild ihres Weltherrschers Philipp II., dessen Soldaten 93, überaus grausam in den Niederlanden 94, gewütet hatten. 95. Diamante, die wolle Gleise, sie wolle Funkele und Blitze. Sind nicht immer lupenrein, nicht immer 98, 99. Wenn nicht lupenrein, dann Flecke. Wo Flecke? Herzflecke? Na, mein Herz ist voll mit Rubine, nicht voll mit Diamanten, Steinche. Mein Herz ist voll mit Rubine. Die Rolle jetzt hinunter. Rolle jetzt Bäsch ab. Schwer. Ich bin der Schlussstein zu deinem Herzen. Alles so schwer. Rolle rasselt. Bäsch ab. Ich fall zuletzt aus der Kammer. All die rote Steinche. Wenn du dein Herz ganz ausgeschüttet hast. Schwarzfleckig ist dein Herz. Schwarze Lavasteine beschweren deine zwei Kammern. Schwer sind die wie Mühlsteine, weil du betrogen hast. Betrogen hast du die Gebrüder Mühlkau, mit denen du in der Ratskammer gesessen bist. Aber die sind doch Selbstbetrüger. Stehen bei mir zu Buche mit allerhand böse Schulde, die zu begleichen sie keinen Fleiß gezeigt habe. Wie oft habe sie es versprochen? Sie krieh hernach ihr Geld, sie krieh es. Was rege sie sich so auf? Und habe bloß leeres Stroh getrosche. Die feine Pinkel, die. Hier geht's um deine Schuld, nicht um die Schuld von wem anders. Auf Spitz und Knopp steht's. Auf Deibel komm raus. Aber damit du ein kleines bisschen Frieden findest, singen wir dir jetzt was. Wir sind's, der Chor von den blutroten Rubinen in deinem Herzen. Von den blutroten Schöppchen singen wir, die du in der güldenen Gans getrunken hast, wo du abends oft nicht heimgekommen bist, weil du dich mit den Wirtshauslumpen vergnügt hast und die Frau umsonst auf dich gewartet und dir hernach die Ohren voll geflennt hat. Fettliche blutroter Wein, ich brauch kein Speiskat Marie. Bloße fettliche blutroter Wein, schenk mir dein Herz, Marie. Ich schenk dir ein Stein, blutrot wie dein Bäckche Marie. Da gucke mal, von denen könnt einer deiner sein. Als der wohlhabende Juwelier Daniel de Hase sich auf sein Sterbebett legte, war auf dem Main hoher Eisgang zu verzeichnen. Die Versorgungsschiffe, die den Hanauer Markt dreimal die Woche von Frankfurt her belieferten, saßen in der Eisumklammerung fest. Nichts ging mehr. Der Handel war gestorben. Jetzt liegen Hanau und die Neustadt wie unter einer weißen Decke begraben. Der volle, kalte Mond scheint am nachtschwarzen Himmel und lässt die Schneekristalle funkeln, als wären Felder und Häuser und die Spitzen der Kirchtürme mit Juwelen besät. In Neu-Hanau brennt nur in einem einzigen der Häuser Licht. Kalt ist es. Ich friere ohne der dicke Decke. Da fällt mir etwas bei. Als ich noch ein kleiner Bub gewesen war, bin ich in Antwerpen Schlittschuh gelaufen auf dem Eis. Oh, kalt ist es gewesen. Wir haben drei Wimse, wenn einer anziehen müssen. Einmal, es hat frisch geschneit gehabt. Da ist Blut gewesen auf dem Eis. Ganz frisch. Wo sie einen mit dem Messer aufgeschlitzt haben. Ganz viel Blut auf dem Eis. Ein kleiner roter See. Und drumherum lauter Troppe. Wie von blutender Rubine auf dem Eis. Ein grausamer Tod. Bei seiner Beerdigung hat's gehasen. Er hat fußfällig drum gebettelt, sterben zu dürfen. Der hat ganz und gar nicht sterben wollen. Der Mann hat gebittelt und gebettelt, dass er am Leben bleiben dürft. Es will doch kein Mensch von unne bis obbe aufgeschlitzt werden. Auch der weithin bekannte Juwelier will nicht sterben. Noch ist es nicht so weit, den Spiegel in seinem Zimmer zu verhängen, die Uhr stillzustellen und die Fensterläden zu schließen. Daniel der Hase wehrt sich mit all seinen ihm verbliebenen Kräften dagegen, den letzten Atemzug zu tun. In der kalten Stube, nur notdürftig von einem Feuer im Kamin beheizt, ist sein feines Atemgewölk zu sehen. Von den zahlreichen Familienmitgliedern und dem Pfarrer, die sich an seinem Bett versammelt haben, scheint er kaum Notiz zu nehmen. Es geht ja um sein Leben und um seine Juwelen und natürlich auch um die Konkurrenten, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Drei andere Goldschmiede sind mit mir nach Hanau gekommen. Der Hektor Schelkins, der Mostard Salomon und der Meusenholm Isaak. Inventar der Mobilien des Isaak Meusenholm von seiner Witwe Petronella. Eingehimmelt Bettlad, drei Schlafhauben, ein großtürkisch Teppich, ein Turquois golden Ring, ein Ring mit 5 Rubinen, ein Ring mit 6 Rubinen und ein Diamant. Wir sind aber auseinander. Die habe meine Freundschaft nicht verdient. Ich habe auch bessere Schmuckstiger gemacht als die und bin andere Wege gegangen. Der Neid tut sich alleweil dem Menschen in sein Herz bohren. Mein Haus ist schöner als den ihr Häuser. Das habe die nicht vergnusen können. Das Böse ist noch immer nicht ausgerottet in deinem Herzen. So viele Steine sind schon rausgerutscht. Bald sind keine mehr von uns da. Und du glaubst immer noch, dass du mit dem Sack voll Rubinen und Diamanten und einem dicken Sack voll Gold vor unseren Herrgott hintreten kannst, mit Zehrgeld fürs Paradies. Da machst du die Rechnung ohne den Wert. Der rechnet anders. Der rechnet scharf. Der schaut mit Katzenaugen auf dein Leben. Und du wirst dir noch die Augen aus dem Kopf greinen. Nimm deine ganze Courage zusammen und rüste dich zum Allerschlimmsten. Inventar des Daniel der Hase. Kleinod, darauf ein Bord mit 9 Diamanten, 2 Schmeralde, 1 Saphir, 1 Rubin und 3 Perlen. 3 große Gesundstein, 2 Rubin-Herzring, 1 Lilienring. Was wird uns bleiben, wenn der Vater stirbt? Was für mich, was für dich, was kriegt wer, was krieg ich? Doch 2 äußerst wertvolle Steine sind da nicht mit aufgeführt. 2 große Diamanten von 12,4 und 14,8 Karat, die er immer bei sich trägt, in das Steppfutter seines seidenen Wamses eingenäht. Keiner seiner Freunde und niemand aus der Familie weiß davon. Aber was für einen Wert haben ganze Säcke voll Juwelen, wenn man diese Welt verlassen muss? Was sind die 2 Steine wert, die der Mann immer bei sich trägt? Weder vom Himmel noch von der Hölle ist bekannt, dass man sich dort mit Juwelen schmücken könnte oder sich mit ihnen abplagen müsste. Weder die verdammten noch die erlösten Seelen, die als glückhafte Schemen durchs himmlische Gefild gleiten, sind mit schweren Steinen behängt. Aber das Herz Jesu ist voller Rubine. Die 3 Tore des himmlischen Jerusalem glänzen und blitzen vor lauter Juwelen. Die Tore sind in eine Mauer gefasst, besetzt mit Edelsteinen, rotbraunem Jaspis, mit blauen Saphiren, dem graublau gestreiften Chalcedon, grünen Smaragden, dem schwarz-weiß gestreiften Sardonyx, hellgrünen Chrysoliten, durchsichtig hellblauem Beryl, blauen Topasen, dem grünen Chrysopras, dem rotbraunen Hyazinth und violetten Amethysten. Ein Rubin ist nicht darunter. Aber das Herz Jesu ist voller Rubine. Die Marie von der Goldene Gans habe ich mal einen von denen Rubine geschenkt. Und hast deinen wertvollsten Stein weggegeben. Den Stein mit einem Tropfen vom Herzblut unseres Herrn Jesus Christus. Ein winzig Steinchen ist es gewesen, nicht der Rede wert. Zwischen dem Gegiegel vom Marieschen hast du deinen wertvollsten Besitz weggegeben. Aber so ein winzig Steinchen ist es gewesen. Wie hätte ich das wissen können? Du hast viel zu beseufzen. Und so hebt der Pfarrer an. Herr, wie lange willst du mein so ganz vergessen? Wie lange verbirgest du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Ganz leise rieselt der Schnee. Sag Leid und Freuden ade. Der Schnee deckt den Kummer, der Schnee deckt das Leid. Decket auch Herzweh und Freud. Flocken, die fallen auf die Kapp, von weit, weit oben herab. Auf Dächer und Bäume, der Schnee deckt sie zu. Bettet die Feinde zur Ruhe. Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Ich hätte ihr ein anderer gegeben. So? Jetzt bist du auf einmal erschrocken. Jetzt, wo du nichts mehr zu verlieren hast. Vorher hast du deinen Kopf ein Lebtag lang hochgetragen. Überall hast du mit deinen Reichtümern geglänzt, hast geglaubt, dass du niemand um Vergebung bitten musst. Aber jetzt pressiert's auf einmal mit der Vergebung. Jetzt steht's spitz auf Knopf. 96, 97, 98, na, 97. Nach 98 kommt nicht 97, das weißt du genau. Verkehrt herum zählst du, weil du noch ein bisschen Zeit schinden willst. Aber da machst du mal wieder die Rechnung ohne den Wirt. Eine längere Lebensdauer kannst du damit nicht rausschinden. Der Herrgott rechnet eh anders. Auch der Polizeidiener wartet nicht, bis ein Spitzbub, den er fortschleppen muss, fertig gezählt hat. Und wenn ich ihm all meine Diamante gebe, tät? Für ein Tag Länge? Oder vielleicht für eine Woche Länge? Der Herrgott kann so viele Diamanten und Rubine haben, wie er will. Der braucht deine Steine nicht. Aber meine Steine sind ganz besondere Steine. Ich habe einen Diamant, fein weiß, Roseschliff, 9,6 Karat. Mit mir kannst du das ewige Leben nicht erkaufen. Ich wechsle von Hand zu Hand. Von Finger zu Finger, von Hals zu Hals, von Arm zu Arm, von Krone zu Krone. Ich werde gestohlen, werde auf samtenen Kissen feierlich überreicht. Ich schlummere in edlen Schatullen. Wegen mir werden Schlachten geschlagen, mit mir werden Bräute geschmückt. Ich ziere den zarten Finger eines hochgeborenen Kindes, ja bisweilen ziere ich die Hülle heiliger Gebeine. Aber die meiste Zeit schlummere ich unerkannt im felsigen Grund der Erde. Wir blitzen weiß, wir blitzen blau, wir blitzen gelb, wir blitzen grün. Tief unter der Erde schlummern wir, in den erloschenen Schloten großer Vulkane. Wir blitzen weiß, wir blitzen blau. Die Römer nannten uns Tränen der Götter. Unbesiegbare Härte dichteten sie uns an und gefielen sich als ein Volk, das sich selbst Diamanten erhaben und unbesiegbar dünkte. Wir blitzen weiß, wir blitzen blau, wir blitzen gelb, wir blitzen grün. Zu der Zeit, als der Juwelier Daniel der Hase auf seinem Sterbebett liegt, weiß man natürlich noch nichts darüber, dass es 400 Jahre später ein chemisch-physikalisches Verfahren geben wird, um nach der Feuerbestattung einer Leiche aus deren Knochen und Aschenresten einen Diamanten zu gewinnen, den ein Angehöriger am Finger tragen kann. Zum Zeichen ewiger oder zumindest zeitweiliger Verbundenheit. Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe. Ich will mich aber trotzdem nicht von meiner schönen Steinscher trennen, auch wenn's jetzt ans große Adjé geht. Mer soll mir ein paar von denen Steinscher in mein Sasch legen, damit ich im Erdboden meine Ruhe besser find. Das kannst du gleich vergessen. Das nutzt dir überhaupt rein gar nichts. Wenn's aufhört, hört's auf. Und dann bleibt dir nur noch, dich Gottes Gnad anzubefehlen. Und der Herrgott allein weiß, ob der Deivel mit seinem Sack dich auf die Erd ausgeleert hat und du deswegen in die Hölle kommst, oder ob du bei unserem Herrn Gnade findest und auf die Erlösung warten darfst. In meinem Spiegel findest du die Erlösung nicht. Mein Spiegel blitzt und führt die Menschen auf Abwege. Dein Totengräber steht schon mit der Schaufel bereit. An seiner Schaufel blitzen keine Diamanten, nur Schneekristalle. Es wird dem armen Mann sauer werden, die Schaufel durch das vereiste Erdreich zu stoßen. Er wird fluchen und stöhnen, und der Schweiß wird von seinem Angesicht rinnen. Diamanten sind nicht sein Lohn, nur ein paar lumpige Heller. Aber er darf keinen begraben, über den es keinen Zettel gibt, auf dem Name und Vorname, Geschlecht, Alter und Wohnort verzeichnet sind. Der Zettel für die Leiche von Daniel der Hase ist schon vorbereitet. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass es mit dem Ratsherrn zu Ende geht. 95, 94, 93. Na halt! Jetzt weiß ich wieder, warum es letzte Woche so groß Feuer geworden. Das sind die falschen Seidenschnüre. Die Schnüre mit dem Betrug, die mit Wolf versetzt und aufgehängt worden. Und einem Pfahl. Und es hat gebrennt wie in der Hölle. Die Flammen sind hoch in Luft gegangen und haben kerzengrad in den dunklen Himmel erneut geflackert. Das ist so gewesen, als hätte die Hölle vom Erdboden Nuff geflackert. Stracks in der schwarze Himmel neu. Das hat mein Gemüt sehr bewegt. Die falsche Seite brennt. Seht nur, wie's rote Zünglein rennt. Die Stange hoch dem Himmel zu. Das knistert, funkt und gibt kein Ruh. Bis alles schwarz zur Erde lockt auf Eis und Schnee. Sich nie. Es war ein Fest. Die Bewohner der Neustadt standen im weiten Kreis um den Pfahl. Nur die Tuchmacher und deren Händler, die das falsche Gewebe in Umlauf gebracht hatten, verbargen sich in ihren Häusern. Und es gab so manchen missgünstigen Gaffer in der Stadt, der sich darüber freute, dass es den Betrügern heimgezahlt wurde, obwohl fast ein jeder von ihnen auch so manches verbrochen hatte. Im Kleinen wie im Großen. Daniel der Hase war nicht unter den Schaulustigen, die auf dem Platz herumstanden. Aber vom Fenster seines Hauses im zweiten Stock konnte er das Schauspiel beobachten. Das an der Stange emporzüngelnde Feuer hatte ihm Unbehagen bereitet. Er wusste sehr wohl noch, dass einige seiner Vorfahren bei lebendigem Leibe verbrannt worden waren, weil sie Juden gewesen sind. Aufstehen kann er jetzt nicht mehr. Nun kostet es ihn alle verbliebene Kraft, nur seine Hand zu heben. Mein Steinche, mein Diamante. Ich bin rein, obwohl ich dem glühenden Erdinneren entstamme, wo der Druck enorm hoch ist und sich das Gestein auf bis zu 1400 Grad erhitzt. Es ist, als hätte die Hölle in ihrer Feuerglut und der Schwärze des Rauches, den sie nach oben entlässt, mich als edelstes Himmelsgeschöpf geboren. Aber du hast in deinem Innern ein kaltes Wesen. Weil du in der Hölle geboren worden bist, hast du keinen Zugang zum Herz von unserem gnädigen Herrn Jesus Christus und bist auch kein inneres Bild vom königlichen Stamme Juda, wie ich es bin. Wenn er an Jesus Christus denkt, umflort den Sterbenden ein leichtes Unbehagen, weil er ihm als gnädige Mittlerfigur nicht ganz traut. Zu viele Menschen sind in seinem Namen einen grausamen Tod gestorben. Mein inneres Bild hat Schmutzflecke, Schweiß. Aber ich habe öfters unter Hintansetzung meiner eigenen Geschäfte besten Vermögens und besten Verstandes im Rat gehandelt. Zur Zerrüttung aller guten Polizei und zum Nachteil der Gemeinde habe ich nicht beigetragen. Das habe andere mit ihren dunklen Geschäften betrieben. Ich habe zur Einigkeit, Ruhe, Frieden und Wohlstand der Kommune mein Schärflein beigetragen. Und ich habe persönlich mich ins Zeug gelegt, dass einige von denen Streithähnen ex fundamento miteinander versöhnt worden sind. Ex fundamento. Der Ratsherr stellt sich hier günstig dar. Aber die Begleichung seiner Schulden an Holz und Kohle, die er an die Gemeinde zu bezahlen hatte, die ließ auf sich warten. Als Schatzungsmeister trieb er Geld und Materialien bei den anderen Bürgern von Hanau und Neu-Hanau recht fix ein. Seine eigenen Schulden beglich er schleppend. Manchmal gar nicht. Was die Schmutzflecken seines Herzens anlangt, über die wollte er lieber nicht so genau Bescheid wissen. Erst als er eine schwere Kolik durch Blasengrieß bekam, zeigte er sich reuig und war bereit, die längst fälligen Schulden zu begleichen. 93, 94, 95. Die Zählerei ist ganz umsonst. Den Eingang zur Servitut hast du immer noch nicht lernen wollen. Das Werk des Satans in deinem Herzen ist noch immer nicht zerbrochen. Da wird der Herrgott seinen ganzen Ernst gebrauchen müssen. Sic dextram dedit singulis lacrimis profusis, dass du unter Tränen dem Herrgott deine Hand wirst geben dürfen. Davon kann keine Rede sein. Ich bin so müd vom Seufzen. Ich schwemm mein Bett die ganze Nacht. Ich netz mit meinen Tränen mein Lache. Ja, weine du nur Erdenwicht, weine aus vollgelaufenem Herzen, nur frisch heraus weine die Schmerzen der Buße, bis das Herze dir bricht. Nein, Schaden kann sicher nicht, nein, Schaden kann sicher nicht. Aber wird dich einer erhören, wird Jesus als Kronzeuge schwören, auf das Gott Vater milde dich richt, auf das Gott Vater milde dich richt. Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfest. Hoffen magst du so viel du willst, aber ohne Buße gibt's für dich keine Gnade. Tränen allein sind nicht genug. Diamantene Tränen würden ihre Wirkung gewiss nicht verfehlen. Aber kein Mensch versteht sich darauf, sie zu weinen. Draußen tanzen die Schneeelfen auf den Dächern. Sie tragen Kronen aus Eis. Die glänzen im Mondlicht wie Diamanten. Von einem Drahtwirker, der sich auf das Filigrieren und Verfertigen von Kettengliedern verstand, geht die Mär, die Schneeelfen hätten ihn verrückt gemacht. Er sei aufs Dach gestiegen und habe sich in den weichen Schnee gestürzt. Der war aber nicht weich genug. Um ihn herum bildete sich eine warme Lache und fraß den Schnee. Märchen sind es. Nichts als kinderdumme Märchen für das abergläubische Volk, das mit Hexen und Elfen, Riesen und Drachen, Butzelmenschen und Erdgeistern seinen Ängsten Luft verschafft und sich damit die Zeit vertreibt. Der Mann stürzte vom Dach wie ein schwerer Sack, weil er betrunken war und sich in den Kopf gesetzt hatte, im Kamin herumzufuhrwerken, um sein gesetzlich angetrautes Eheweib zu ärgern, das in der Küche stand und sich am Herd zu schaffen machte. 93, 94, 95. Na, nicht. Wild geht's durcheinander im Kopf 94, des Todgeweihten. 93. Gerupfte Vögel sieht er an Schnüren in der Küche hängen. Sieht, wie der Bauer sein Schwein absticht. Sieht ein Käuzchen über ein Grab jagen. in dessen Stein man seinen eigenen Namen stichelt. Er sieht edelsteinbesetzte Knöpfe, mit denen man ihm den Mund verschließen will, und er schreit, schreit, schreit inwendig aus blutender Lunge zwei Klafter tief, obwohl ihn keiner hört, weil über ihm ein Feuer so mächtig prasselt. Sein Hirn wird jetzt so umgerührt, mit großem Löffel, wie man ihn sonst durch Suppen führt. Sein Herze wird nun angestochen, mit feiner Nadel, präzis und fein, als müsst sie lochen. Das Werk des Todes ist genau, mit großen Schaufeln schafft Leiber er in seinen Bau. Na, na, ich will noch nicht sterben, ich hab ja noch nicht fertig gezählt und mein Inventar muss ich selber zusammenstellen, sonst stimmt da hin und vorne nix. 92, 93, 94, na, na, noch nicht. Kleinod mit 17 Diamanten, 3 Bälle, 2 Ohrgehenk, Papagei, Haarnadel mit Klau, Papagei, 3 Kleinod. 4 Porzellanen Angesichten, 6 Silberschachteln mit Tiergen, 18 silbern Schlösschen, noch 2 12 kleiner Schlösschen von Perlen, noch 12 kleiner Schlösschen von Granaten, noch 1 von Korall. Dein Herz ist immer noch verschlossen und den Schlüssel dazu hast du weggeworfen. Wann wirst du endlich begreifen? Deine Frau, die Söhne und Töchter werden noch eine Weile Freude an den Steinen haben, aber auch die können die Steine nicht mitnehmen, wenn's später mal ans eichene Sterben geht. Mein Mordsdiamantring trage ich immer noch am Finger. Und ich will ihn auch nicht von meinem Finger lassen. In weniger als einer halben Stunde wird er dir abgezogen. Glaub ja nicht, dass man ihn hinter dir her ins Grab wirft. Dazu ist er viel zu kostbar. Hörst du, was die Stunde schlägt? Spitz deine Ohren. Lange hast du nimmer. Wenn ich mein größter Diamant gewidmet, damit er am himmlischen Jerusalem könnt eingemauert werden und ich ihn dort sehen könnt. Die Fundamente des himmlischen Jerusalem sind mit Edelsteinen jeder Art geschmückt. Das erste Fundament mit Jaspis, das zweite mit Saphir, das dritte mit Chalcedon, das vierte mit Smaragd, das fünfte mit Sardonyx, das sechste mit Karneol, das siebente mit Chrysolit, das achte mit Beryl, das neunte mit Topaz, das zehnte mit Chrysopras, das elfte mit Hyazinth, das zwölfte mit Amethyst. Aber das Herz Jesu ist voller Rubine. Bald schlägt's Mitternacht. Viel Zeit bleibt nicht mehr. 12 und wieder die 12 durchwirken den Bau des himmlischen Jerusalem. 12 Grundsteine, 12 Edelsteine, 12 Apostel, 12 Stämme der Menschheit und auch die Perlentore, ebenfalls 12 an der Zahl. 12.000 Stadien misst die Stadt. Das Maß der Mauer ist mit 12 mal 12 Ellen angegeben. Daniel der Hase hat der 12 immer misstraut. Die Stadt hat ein diamantenes Grundwesen, von wehrhafter Abgeschlossenheit. Denn ich bin rein, reiner als das kristallklare Wasser, härter als jeder andere Stein. Ich ruhe in mir selbst, bin vollkommen in mir selbst abgeschlossen, bin keusch. Mein Wesen verliert sich nie, ich schmelze nicht, fließe nicht, ich zerbreche nicht. Aber ich besitze die Leuchtkraft des Blutfeuers und wohne im Herzen unseres Herrn Jesus Christus. Und vom Herzen hängt alles ab. Draußen fallen die Schneeflocken inzwischen in dichten Reihen. Nähme man eine Lupe zur Hand, würde man etwas Sonderbares bemerken. Es fallen lauter Skelettkristalle von zunehmender Kompliziertheit mit immer feiner werdenden Verästelungen in ein Rund mit kleinen symmetrischen Auszackungen geschlossen. Ihre elfenfeinen Äste werfen das Licht des Mondes als winzige Blitzlichter zurück. Als wollten die Schneeflocken eine Sternstunde des Geistes zelebrieren. Funkeln nicht alle Todessekunden im blitzhaften Aufscheinen des Kosmos, im sekundenschnellen Gewahrwerden des Ganzen? Das Höchste steigt zum Tiefsten hinab, das Leichteste wird am härtesten, Das Hellste verdunkelt sich am tiefsten. Das Kleinste versammelt die größte Zahl um sich her. Es ist das Mysterium von Abstieg und Aufstieg. Beim Abstieg trübt sich alles ein, beim Aufstieg verdichtet sich das Licht, wie es sich in mir verdichtet hat. Dadurch zeige ich mein funkelndes Feuer, das dem Menschen plötzlich ins Auge sticht und von einer Farbe in die andere hinüberblitzen kann. Der Herr schauet vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er ist dir zur Rechten und wird deine Seele nicht in der Hölle lassen. Dann wird sich dein Herz freuen und dein Fleisch wird sicher liegen. Mir wird so bang ums Herz. Jetzt schlotter ich um ganze Käppe. Ich will ja nicht dem Tod von der Schipphebe. No, ich will von meiner Teufelei lassen. Nur noch seufze. Das ist ein Anfang. Der Anfang vom Ende. Jetzt pressiert's. Mütterlich. Mutterseelen allein bin ich. Ob ich mich durchs Nadelöhr salviere? Es ist noch nicht heraus. Na, ich will nicht verwesen. Ich will nur in die Höhe. Der Schneefall hat sich inzwischen gelegt. Nur noch vereinzelt rieseln zarte Flöckchen herab. Große Ruhe hat sich über das hessische Land gebreitet. Das Weiß eingehüllt, in einen tiefen Schlaf gefallen ist. Hanauer Juwelen, ein Hörspiel von Sibylle Levitscharow. Es sprachen Daniel De Hase, Walter Renneisen, Erzählerin Cornelia Niemann, Erzähler Wolfgang Michael, Rubin Luzi Mackert, Diamant Matthias Renneisen. Ton und Technik Melanie Inden und Ursula Portyra, Regieassistenz Niklas Vogel, Regie Marlene Breuer, Dramaturgie Caroline Sinur. Eine Produktion von HR2 Kultur 2017.